Abschnitt 9 von Das letzte Märchen von Paul Keller. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Vulkanfeuer. Es war wenige Tage später. Die neueste Nummer der Posaune lag auf dem Tische vor mir. Ich hatte sie noch nicht geöffnet. Ich scheute mich vor dem Sumpf, der da immer zu durchwaten war. Da kam mein Freund Stimpekrex zu mir. Er war in höchster Aufregung. »Kommen Sie bald zu Hofe, ich fürchte, wir stehen vor einem großen Unglück.« Auf meine erschreckte Frage blätterte er die Posaune vor mir auf. Ich las, »Seine Majestät, König Hereditas Ophotoro, hat die Gnade gehabt, unseren Erbprinzen zu einem Besuch der königlichen Schatzkammer einzuladen. Wir schätzen es und begreifen es vollständig, dass der König das Bedürfnis hatte, seinem Gaste auch einmal eine Liebenswürdigkeit zu erweisen.« Dass allerdings unserem Volke der lange Aufenthalt des Erbprinz im benachbarten Lande dadurch lieber geworden sei, wagen wir nicht zu behaupten. Merkwürdig war es, dass sich in dem kleinen Gefolge des Königs, der Prinz Hamrigula und jener berühmte Spiritusritter Dr. Baragou befanden, sicher unserem Erbprinzen die zwei unsympathischsten Männer des ganzen Landes. Als im höchsten Grade befremdend muss uns aber erscheinen, dass unserem Erbprinzen der berühmte heilige Pokal gezeigt wurde. Wir erinnern euch daran, liebe Landsleute, dass der heilige Pokal unser ehrwürdigster Nationalschatz war, als die beiden Länder noch ungeteilt unter einem Zepter regiert wurden. Keine Kostbarkeit, nicht alle Schätze des verbotenen Berges kommen ihm gleich. Als nach des alten Königs Tode die Länder geteilt wurden, teilten die beiden Brüder auch die Schätze. Um Kostbarkeiten ist es nicht zu tun. Ein wenig Geld, ein paar seltene Steine, mehr oder weniger, darauf kommt es nicht an. Aber der heilige Pokal war ein Gut unermesslichen Wertes. Dreimal vermag er verdienten Männern das Leben zu erhalten. In der Tat wäre König Hereditas Ophotoro längst zu seinen Ahnen versammelt, wenn ihn der Pokal nicht dreimal errettet hätte. Wir freuen uns seines Lebens, seiner Gesundheit, freuen uns, dass es uns vergönnt war, allen denen, die seinem Lande dienen könnten, das Leben bis zu unzählbaren Jahren zu verlängern. Aber wir denken auch mit Schmerz an unsere Helden, unsere Staatsmänner, unsere Dichter und Weisen, die ins Grab sanken vor der Zeit, weil der rettende Kelch unserem Volke genommen ist. Genommen ist, ihr Brüder. Tausende, aber Tausende im Lande wissen das. Aber keiner hat es je auszusprechen gewagt, was unser Blatt, das die Ehrlichkeit und den Mut auf sein Panier geschrieben hat, jetzt laut und offen vor der Welt sagen wird, unbekümmert um das, was daraus folgt. Der heilige Pokal ist unrechtmäßig in den Besitz von Hereditas Ophotoranien gekommen. Ein unteilbares Gut wurde das losgeworfen über den kostbaren Schatz. Beide Könige standen vor einem Altar und legten je einen Zettel, darauf sie ihre Namen geschrieben hatten, in eine goldene Urne. Ein Kind zog das Los. Es fiel auf König Hereditas Ophotoro. Das losende Kind aber war der Prinz Hamrigula. Wir haben schon des Öfteren unsere Meinung über diesen Prinzen gesagt und werden ohne Scheu heute sein Verbrecherwesen enthüllen. So wie der Prinz Hamrigula heute als Mann in reifen Jahren unrechtmäßig nach der Krone seines Landes strebt, so war er als Kind schon schlau und verdorben genug, den Spruch des Schicksals zu fälschen. Zeugen, die bei der Losung um den heiligen Pokal zugegen waren, bekunden einstimmig, Hamrigula, der durchtriebene Knabe, gab genau Acht, als die beiden Könige ihre Zettel falteten, ehe sie die Lose in die Urne legten. Mit suchendem, feinfühligem Finger erkannte er dann am Format das Los seines Königs. So kam der kostbare Pokal, der jetzt in Begleitung eben desselben Fälschers, unserem Erbprinzen huldvoll einmal gezeigt wird, in den Besitz des Nachbarlandes und ging uns verloren. Als ich das gelesen hatte, fühlte ich, dass mein Gesicht bleich sein müsse. »Was wird daraus werden?« fragte ich. Der Freund sah mich ernst an. »Krieg«, sagte er. Sie fühlen, dass sich unser Volk diese Beleidigung nicht gefallen lassen kann. Sie richtet sich nicht nur gegen einen Prinzen unseres Herrscherhauses, sie richtet sich gegen den König selbst und gegen unser ganzes Volk. Ist keine Aussicht, das furchtbare Übel zu vermeiden? Keine. Hamrigula und der Erbprinz stehen sich schon jetzt als Todfeinde gegenüber. Der Erbprinz legt eine beleidigende Nichtachtung des Prinzen Hamrigula an den Tag. So glaubt er die Behauptung des Schandblattes? Sicher. Jedenfalls hat er sie selbst geschrieben. Wehren Sie nicht ab. Was ich hier sage, denken Tausende, nein, denken alle im Lande. Der Erbprinz treibt ein gewagtes Spiel. Im Interesse unseres Landes hätte es längst gelegen, diesem gefährlichen Besuch ein Ende zu bereiten. Und der König? Er ist von grenzenloser Langmut. Er lässt auch jetzt den Prinzen noch nicht fallen. Ein Depeschenbote trat ein. In Hakulatutu-Land droht infolge des Becherartikels der Posaune die Revolution. In allen großen Städten sammeln sich ungeheure, erregte Volksmassen auf den Straßen und Plätzen. Das königliche Schloss und das Regierungsgebäude sind umlagert. Die Menge fordert ungestüm die sofortige Rückkehr des Erbprinzen. Die meisten Leute sind für den Krieg. Der Staatsrat ist zusammengetreten. Eine Entscheidung ist noch nicht getroffen. Und als ob der Bericht von der Empörung im Nachbarstaate eine Bestätigung im eigenen Lande finden sollte, drang ein wüster Lärm an unser Ohr. Es wurde uns klar, auch in Marie-Caporta brach eine schwere Stunde an. »Kommen Sie schnell, dass wir den Palast noch erreichen. Der König wird uns brauchen.« Ich antwortete dem Freunde erst nicht mehr. Ich stand mit ihm in der nächsten Minute schon auf der Straße. Mit Mühe brachen wir uns Bahn bis zum Schloss. Hinter uns schloss sich ein undurchdringlicher Wall der empörten Menge. In einem Vorzimmer traf ich Goldina. Sie war völlig verändert. Nicht mehr das harmlose, lachende Kind, als das ich sie kennengelernt hatte. Auch nicht mehr die ernste Jungfrau, die um ihre Liebe trauerte, sondern ein reifes, mutiges Weib, das gewachsen war in den Kämpfen, die ihm bereitet wurden, gewachsen an Kraft, Mut, Charakter. Mit ernsten Augen schaute sie mich an, als sie mir entgegentrat. »Sie sollen mir etwas sagen. Halten Sie den Erbprinzen Jovento für fähig, dass er Anteil habe, irgendwelchen Anteil an dem schändlichen Artikel dieses Verräterblattes?« »Nein«, ich sagte es in aller klaren Bestimmtheit. Da flog es wie ein Sonnenleuchten über ihre blassen Züge. »Ich danke Ihnen. Jovento ist nicht der geringsten niederen Handlungsweise fähig. Dass er mich nicht liebt, ist nicht seine Schuld. Aber er ist edel. Das weiß mein Vater und das weiß ich.« Ich küsste ihr ehrerbietig die Hand. »Kommen Sie mit zum König, er wartet auf Sie«, sagte sie. Wir gingen einen langen Korridor entlang. Von unten drang dumpfes Gemurre, schollen wüste einzelne Rufe. In einer Fensternische des Korridors stand Prinz Hamrigula. Er schaute hinunter auf die Menge. Goldina ging rasch an ihm vorbei. Den König fand ich ernst, aber von milder Ruhe. Die Tochter barg den Kopf an seiner breiten Brust und seine Hand ruhte lange auf ihrem goldenen Scheitel. Es war der stumme Segen einer tiefernsten Stunde. Pagen öffneten zwei gegenüberliegende Türen. Gleichzeitig traten die Prinzen Jovento und Hamrigula in den Saal. Hamrigula maß den Erbprinzen mit einem hasserfüllten Blick. Der sah an ihm vorbei. Dann neigten sich beide vor dem Könige und nahmen an seiner Seite Aufstellung. Auch der Kanzler kam und noch wenige hohe Beamte des königlichen Hauses. »Wir wollen hinausgehen zum Volke«, sagte der König entschlossen. Keiner widersprach, aber alle waren schwer erregt. Eine breite Tür wurde geöffnet, die auf einen großen Balkon führte. Wie der Donnerton einer Riesenwoge, die durch das Volksmeer flutete und am Königspalast emporbrandete, erscholl ein tausend- und abertausendstimmiger Ruf. »Der König! Es lebe der König!« Aber gleich hinterher ein wütendes Johlen, Pfeifen, Zischen, Heulen. »Nieder mit Jovento! Nieder mit Hakulatutu-Land! Krieg! Krieg! Krieg!« Der König hob die Hand befehlend über das weiße Haupt und der Sturm ließ nach. Nur noch ein leises Murren und Summen. Aber der König blieb reglos stehen mit seiner hochgestreckten Hand, bis der letzte Ton verhallte und Stille war. Totenstille. Eine tiefe Erschütterung erfasste mich, als ich Tausende vor dem einen Schweigen sah. Etwas Zauberhaftes, Erschreckendes hatte es, als diese ungeheure Menge so lautlos, leblos stand. Und der greise König sprach, und ein jedes Wort hatte Flügel. »Ihr lieben Brüder und lieben Kinder, ihr seid zu mir gekommen, dass ich euch rede. Eine törichte Kunde hat euch erschreckt. Fürwahr, eine törichte, böse Kunde. Ich, euer König, sage euch, als mein Bruder und ich das Los befragten um den Besitz des heiligen Pokals, ist keines der völlig gleichen Lose gefaltet worden. Und Hamrigula wurde erst herbeigerufen, als die Zettel in wohlverdeckter Urne lagen. Mit verbundenen Augen hat er das Los gezogen, und er war damals noch ein Kind, das kaum sprechen gelernt hatte. Da brach ein namenloser Tumult los. Ein Schreien, Rufen, Drängen, Hochrufe auf den König, begeisterte Hochrufe auf Hamrigula und dazwischen in wilden Tönen. »Nieder mit Juvento! Nieder mit den Lügnern! Krieg! Krieg! Krieg!« Zornig hob der König abermals seine Hand und redete ernst, als der letzte Laut erstorben war. »Ich hörte Worte, wie ich sie noch nie hörte, solange ich König bin in unserem Vaterlande. Worte gegen einen Gast. Wer von euch vergisst die heilige Pflicht, den Gast zu ehren, selbst wenn er der Feind wäre? Heilig ist der Herd des Königs, heilig wie der Herd des ärmsten Mannes. Wer an ihm weilt, darf nicht beleidigt werden. Geschützt, unantastbar ist jeder, den wir aufnahmen in den Frieden unserer Grenzen. Ich aber halte meine Hand über diesen Gast, und ich sage euch, er ist rein und ohne Schuld.« Tiefes Schweigen. Der Erbprinz stand stolz und regungslos da. Bei den letzten Worten des Königs nur flog ein leichtes Rot über seine Wangen. Und wieder scholl die Stimme des Gebieters. »Krieg fordert ihr. Krieg mit wem? Mit unseren Brüdern? Nicht bloß mit meinem Bruder, mit euren Brüdern. Ob wir siegen oder fallen, wir verwüsten eigenes Land, vergießen eigenes Blut. Fern bleibe uns allen dieser Frevel. Kein Wunsch, kein Wort soll ihn je wieder berühren. Wer schleppt meine weißen Haare in die Bruderschlacht? Friede soll sein. Den Frieden will ich befestigen. Und so sage ich euch meinen Entschluss. Ich habe 7 würdige Männer nach dem verbotenen Berge geschickt. Sie werden den heiligen Pokal hierher bringen. Bald müssen sie da sein. 3-mal hat mir der Pokal das Leben erhalten. Nun soll er mir ein höheres Gut schützen, den gestörten Frieden zwischen 2 Bruderländern. Mit dem Sohne meines Bruders will ich Treue trinken vor euren Augen. Er für sein Land, ich für unser Land. Und wenn der Segen des Bechers gewirkt hat, wenn Ruhe und Freundschaft wiedergekommen sind, dann will ich als letztes Werk meines Lebens einen Eintrachtstempel bauen lassen, auf der Grenze zwischen unserem Lande und dem Bruderlande. Und in diesem Tempel soll der heilige Pokal stehen, als Eigentum für beide Völker. Wieder Schweigen, tiefes Schweigen. Aber dann ein Murren und Surren, bedrohliche Erregung, Widerspruch. Und da, als der alte König vor diesen Zeichen reglos und mit weiten Augen stand, öffnete sich eine Gasse durch die Menge. 7 Männer kamen langsamen Schrittes. Ein weißhaariger Priester trug in hocherhobenen Händen den heiligen Pokal. Links und rechts stand die Menge in atemloser Andacht. Ein Strahlen ging aus von diesem Kelch der Gesundheit und des Friedens, und die Augen Tausender richteten sich in brennendem Verlangen auf ihn, segensuchend. Die kleine, würdevolle Prozession verschwand im Schloss, und wir alle gingen ihr entgegen, mit Ausnahme des Königs. Der stand noch immer reglos draußen im Angesicht seines Volkes und seiner Stadt. Da war es, als ob es plötzlich finsterer würde, als ob das rote Feuerlicht des hohen Vulkans, der jenseits der Stadt brannte, unheimlicher sich abhöbe. Als der Priester in den Saal trat, erscholl ein furchtbarer, prasselnder Donnerschlag. Wir alle schraken heftig zusammen. Der Alte aber, der den Kelch trug, zuckte nicht mit der Wimper. Wenn die Welt neben ihm geborsten wäre, er hätte weder rechts noch links geschaut, er sah nur auf den Kelch, der ihm anvertraut war. Kniend überreichte er draußen dem König den heiligen Pokal. Der hob ihn hoch, dass alles Volk ihn sähe, und senkte ihn dann langsam und küsste ihn. Darauf wandte er sich an den Erbprinzen und gab ihm mit lauter Stimme den Befehl, »Hole die goldene Kanne, die drinnen auf dem Tische steht. Sie ist gefüllt aus der reinen Quelle der Heldentreue. Mit ihrem heiligen Wasser wollen wir Treue trinken.« Der Erbprinz neigte sich, ging hinein in das Schloss und kam mit der goldenen Kanne wieder. Schweigend hielt ihm der König den Pokal hin und der Erbprinz goss Wasser hinein. Und abermals fiel ein prasselnder Donnerschlag. Eine blutfarbene, schaurige Feuersäule stieg zischend aus dem Vulkan und alles Volk und die Stadt und der König waren von rotem Lichte übergossen. Der König hob den Pokal hoch und wandte sich zum Erbprinzen. In Freundschaft trinke ich auf die Freundschaft, in Bruderliebe trinke ich auf die Bruderliebe, in Heldentreue trinke ich auf die Heldentreue. Und der König trank. Ein höllischer Donner ertönte. Der Pokal blitzte auf in des Königs Hand. Ein Fallen, ein furchtbares Klirren, ein winselndes, schauriges Klingen. Taumelnd stand der König. Seine Augen waren geisterhaft weit geöffnet. »Es ist Gift im Pokal«, schrie er auf, und über den Scherben des heiligen Kelches brach der König tot zusammen. Drunten Lähmung, tödlicher Schreck, aber dann ein tiefes, zitterndes Atmen, ein keuchendes Stöhnen und dann ein tausendfacher Schmerzensschrei, ein schriller, rasender, gellender Entsetzensruf. In diesem Augenblick bricht die rote, glühende Lava aus dem Berg und rollt auf die Stadt zu. Es wird völlig finster. Ein Aschenregen rieselt hernieder. Schwefeldunst fällt uns an, eine Glut fasst uns, die Donner heulen, das Feuer loht. Aber die Menge starrt nach dem Balkon. Und eine Rotte bricht los, eine gurgelnde, wahnsinnige Rotte. »Schlagt ihn tot! Schlagt den Mörder tot! Rache! Rache für unseren König!« In das Wutgeheul, das sich vertausendfacht, mischt sich die Stimme des tobenden Vulkans. Das rote Licht wird stärker. Gaukelnd, gespenstisch umfließt es die schreiende Menge. In der Feuerlohe erscheinen verzerrte, wilde Gesichter, zuckende Gliedmaßen, die in Qual und Wut sich dehnen. Furchtbar, grauenhaft wie eine Rotte brennender Teufel sieht das Volk aus. Wilde, fanatische Racheschreie. Das Tor des Palastes wird gestürmt. Oben aber zückt unter dem Jubelgeheul des Volkes Hermrigula sein Schwert gegen den Erbprinzen. »Stirb, du verhasster Hund!« »Halt!« Goldina springt schreiend auf von dem Leichnam des Vaters und stellt sich zwischen den Erbprinzen und Hermrigula. Hoch hebt sie die weißen Hände über das blonde Haupt. O siehe, es geschieht ein Wunder. Es wird still. Das Volk schweigt. Der Berg schweigt. Nur einen roten Glorienschein wirft er über das Königskind, das groß, herrlich und rein dasteht, wie ein Engel, der in die Hölle niederstieg. Laut und königlich schallt ihre Stimme. »Diesen Mann schütze ich. Im Angesichte meines toten Vaters schwöre ich, er ist unschuldig. Wer ihn auch nur antastet, tritt das letzte heilige Gesetz des Königs mit Füßen.« Wie vom Blitz getroffen, fällt der stolze Jovento zu Boden und küsst den Saum von Goldinas Kleid. Sie hebt ihn auf, sie reicht ihm die Hand und führt ihn schweigend in den Saal. Niemand hindert sie. Wie verzaubert steht die Menge. Und wenig Minuten später stehen wir alle gebannt und überwältigt vor einem ergreifenden Bilde vertrauender Liebe. Auf einem weißen Ross sitzt der Erbprinz. Waffenlos, in langsamem Schritt, zieht er durch das Volk hindurch. Goldina geht neben ihm. Sie führt sein Ross am Zügel. Sie geleitet den Geliebten, dem sie vertraut, durch die Horde seiner Feinde, die erschrocken und schweigend steht und das heldenhafte Königskind nicht anzutasten wagt. Der Erbprinz aber schaut nicht rechts noch links. Er achtet nicht auf Tod oder Leben. Sein Blick hängt in Verklärung an dem reinen Engel, der ihn leitet. Die Lava bleibt stehen am Berghang und verglüht in goldrotem Schimmer, und der Berg beleuchtet mit roter, stillbrennender Fackel beiden den Weg. Bis zur Brücke des Lebens und Todes führt sie ihn. Wir können sie sehen auf der hohen Brücke, können sehen, dass er zu ihr redet. Eine Sekunde hebt sie das Haupt zu ihm auf. Dann reicht sie ihm die Hand und kehrt zu ihrem toten Vater zurück. Er aber reitet fort, das stolze Haupt tief auf den Hals des Rosses gesenkt. Die schwarze Gondel. Wohl sahen die Männer von Maricarpota den schwarzen Kranz von Lava, der auf dem Berge lag. Wohl rieben die Frauen den Aschenstaub von ihren Fenstern. Wohl wussten alle, dass Tod und Verderben gedroht hatten und doch bewegte sie das eigene Schicksal weniger als das Los des Vaterlandes. Zu mächtig war das Volksgefühl gehemmt worden, zuerst durch die Worte des Königs, dann durch die Tat Goldinas. Nun war Ruhe. Aber Ruhe ohne Frieden, jene Stille, die nur dazu dient, ungestört zu fragen und zu grübeln, jene brütende, angstvolle Stille vor Sturm und Tat. Das furchtbare Geheimnis des Königsmordes lag über dem Volk, auch über uns. Eine Sühnehand musste kommen, die Last von den Seelen zu nehmen, die das Gerechtigkeitsgefühl niederdrückte. Eine Hand, die dem brennenden Rachedurst einen labenden Blutstrank reichte. Das wussten wir alle. Auch drüben im Nachbarlande hatte der König gesprochen. Auch er hatte die verleumderische Anklage der Posaune zu entkräften versucht. Aber er war ein schwacher Mann. Es war ihm nicht gelungen, das gesunde Gefühl der Scham über die Lüge in seinem Volke wachzurufen. Mürrisch waren die Leute heimgegangen, ohne Reue. Und als bekannt wurde, was dem Erbprinzen geschehen, wie er des Königsmordes geziehen und nur durch den Mut einer einzigen vor einem schmachvollen Tode bewahrt geblieben sei, fuhr die Flamme wilder Kriegslust höher empor als zuvor. Wenig Nachrichten sind aus jener Zeit der Erregung aus dem Nachbarlande an mich gelangt, die eine aber doch, die mir in jenen schweren Tagen Trost und Freude gab. Als Friedensapostel trat Juvento auf in seiner Heimat. Wohl erklärte er sich frei und lediglich jeglicher Schuld, die Falschheit und Hinterlist ihm angedichtet habe, aber einer Schuld zieh er sich doch. Aus Stolz habe er geschwiegen gegen alle Verdächtigung. Nicht mit Worten wollte er sich verteidigen, Vertrauen wollte er gewinnen durch sein Leben bei allen, am meisten bei Goldina, die er liebte und der er seine Unschuld nicht beweisen und erklären wollte, von der er verlangte, dass sie bedingungslos an ihn glaubte. Nun sei Unheil erwachsen aus seinem stolzen Schweigen. Jetzt aber Friede, Friede mit dem Brudervolk, mit dem Volke dieses heiligen, toten Königs. Und sein Volk wandte sich ab von ihm, sein Vater, alle. Er aber ging in einer Kutte durch die Straßen und auf die Plätze und ruhte nicht zu reden, Tag und Nacht, er, dem bis dahin nur selten ein Wort über die Lippen kam. Ja, Trost und Freude brachte mir diese Kunde in jener schweren Zeit, aber mit Reue erkannte ich, dass auch ich dem Prinzen Unrecht getan hatte. Deshalb hatte ich nie meine Liebe für ihn loswerden können. Deshalb und deshalb musste ihm das Herz dieses edlen Königskindes gehören. Er war nicht ohne Fehler, aber er war edel. Qualvoll kam auch mir die grüblerische Frage nach dem Urheber all dieser Schändlichkeit. Mein Verdacht fiel auf Amrigula, aber ich kämpfte die Regung nieder. Nie ist ein Herz auf so gefahrvoller Bahn, schlecht zu werden, als wenn es sich falschem Verdacht hingibt. Und hatte nicht auch dieser Prinz furchtbares Unrecht erlitten? So fehlte mir gänzlich des Rätsels Lösung. Tag und Nacht flutete das Volk auf den Straßen. Seine Erregung war gedämpft, denn im Königsschlosse lag ein Toter. Nur wenn Prinz Hamrigula in seinem Wagen durch die Straßen fuhr, wurde ein kurzer Jubel laut. Hamrigula hatte ein Manifest erlassen, dass er die provisorische Regierung übernehme, bis zu dem Tage, da der Wille des Volkes seinen König bestimme. Kein Gegenerlass wurde kund, er wäre auch nutzlos gewesen. Mir war bedrückt zumute. Ich fand keine Ruhe, wo ich auch ging und stand. Am zweiten Tage ging ich nach dem Schloss. Goldina war für niemand zu sehen. Sie hielt Totenwache bei ihrem Vater. Aber meine Braut fand ich. Die roten Wangen waren verblichen, von dem schwarzen Trauerkleide hob sich ihr Gesicht marmorweiß ab. Wir hielten uns fest umschlungen, wir zwei Fremdlinge, in diesem erregten Lande. Und wir haben geweint miteinander um den toten Märchenkönig. Es ahnte mir, dass schwere Tage für das Königsschloss kommen würden. Wie gern hätte ich die Geliebte fortgeführt an einen sicheren Ort, am liebsten in das kleine weiße Menschenhaus droben auf der grünen Aue. Aber sie konnte und wollte ihre Herrin nicht verlassen, und auch ich hätte in diesem Augenblick der Gefahr das bedrohte Land nicht verlassen mögen. So sprachen wir uns beide Mut und Trost zu und gelobten uns, treu unserer Pflicht auszuharren. Ehe ich ging, sah sie mir dankbar in die Augen. Wenn du nicht hier wärst, würde ich in diesem Land vor Angst und Heimweh gestorben sein. Mut, Mut, Geliebte, die Pflichterfüllung in schwerer Zeit ist das Herrlichste des Menschenloses. Der dritte Tag, der letzte Tag. Nun musste er begraben werden. Die Glocken hatten im Lande geläutet, Tag und Nacht. Draußen im Märchenwald sang der Wind ein düsteres Totenlied, die Zweige der Bäume beugten und drehten sich in einförmigem Trauerreigen, und die Blumenglocken schwangen ganz langsam hin und her, so daß ihr Läuten abgerissen, verloren und wimmernd klang. Unter den hohen Bäumen saßen um schwelende Pechkessel weinende Zwerge, in langen Prozessionen, schwarz verschleiert, schritten die Nymphen auf einsamen Wegen, und die kleinen Quellen summten in dunklen Psalmentönen. Eine graue Rauch- und Staubwolke lag über der Stadt. Da glitzerte kein Fenster, da blinkte keine Silbermauer. Die Leute schritten daher mit blassen Wangen und brennenden Augen. Und auch mir war das Herz schwer von herbem Leid. Der dritte Tag, der letzte Tag. Von einem Tod zu einem Begräbnis, das sind die einzigen trüben Stunden, die zu rasch vergehen. Vom Königspalast durch alle die größten Straßen und breitesten Plätze in einem weiten Umweg führte die Totenstraße hinab zu der Brücke des Lebens und Todes. Ein blühender, grüner Weg. Alle Bäume und Kräuter, alle Blumen und Gräser hatten die würdigsten unter sich ausgewählt, mit dem König zu sterben. Nun lagen auf der Straße Eichenzweige und Palmenwedel, rote Rosen und zarte Anemonen, Getreideähren und blühende Heide, der blaue Enzian von der Bergfirne und die Kuckucksblume von der Talwiese. Von der 9. Morgenstunde an hatte sich das Volk auf den Straßen aufgestellt. Ein breites Spalier, viel zu interessant, als dass ich es in der langen Zeit des Wartens nicht aufmerksam betrachtet hätte. Ganz vorn die kleinen Geisterlein, die im Wald und auf der Wiese hausen, Ameisenbauern, Blattlausjäger, Moosgärtner, Tausammler, Sandmüller, Heupferdschmiede, Spinnseiler, Bienenlotsen und solch nützliche Leute mehr, aber auch fahrendes Künstlervolk wie Rispenturner, Mondscheintänzerinnen, Mückenkunstreiter, Grashalmpfeifer, Teufelsbarthexen, Glühwurmfresser und Kieselsteinathleten. Alle diese Leutchen stehen still und betreten da, alle, auch das leichte Völklein der Künstler. In der zweiten Reihe Blumen- und Wassergeister, die einen Kopf größer sind als die Vorderleute. Unter den Blumengeistern viele schmale, vornehme Gesichtchen, die heißen, durstigen Augen niedergeschlagen, den Scheitel mit den duftigen Haaren gesenkt. Die Wassergeister in dunkelblauen Kleidern sind viel robuster. Die Trauer hält nur mühsam Platz auf ihren trinkfröhlichen, dicken Gesichtern. Ihre Wangen sind zu glatt. Und so müssen sie ein wenig grinsen, um in den Runzeln die Trauer besser festhalten zu können. Dann in der dritten Reihe die Kinder des Volkes. Die Mädchen tuscheln und begucken ihre Kleider, die Knaben schauen meist sehr forsch geradeaus, aber manchmal greift einer in die Tasche und zeigt dem Nachbar einen geheimen Schatz. Manche von den ganz Kleinen, die oft kaum 100 Jahre alt sein mögen, fangen an zu weinen und werden von den älteren Geschwistern geräuschvoll beschwichtigt. In der vierten Reihe die höhere Jugend, junge Studierende beiderlei Geschlechts. Die Mädchen in Trauerkleidern, die von den seltsam strengen weißen Gesichtern grell abstechen. Die jungen Männer in strammer Haltung, wohlbedacht auf die schwarze Binde am linken Arm und einige mit schwarz umränderten Augengläsern. Dann in mehreren Reihen das Volk. Alles bunt durcheinander, denn es gibt für die Reichen keine Extraplätze. Sie müssen alle am Wege stehen, wenn der König vorbeizieht. Nur einige werden in die hinterste Reihe gewiesen. Die Waldschrate, die keine Kleiderbürste besitzen, und die Feuermänner, die einem unterjochten Helotenvolke angehören. Den Beschluss machen die Tiere. Die Kleinen sitzen auf den Großen, der Hase auf dem Hunde, das Lamm auf dem Wolfe, der Sperling auf dem Ohre des Bären, das Marienkäferchen auf dem Schnabel des Sperlings. Es ist großer Königsfriede, da hat keiner etwas zu fürchten. So sieht der Spalierweg aus, durch den der Märchenkönig zur Ruhe zieht. Ich habe meinen Platz an der Brücke des Lebens und des Todes und kann alles deutlich übersehen. Gegen Mittag wird auf dem Turme des Palastes die große Königsglocke geläutet. Das ist das Zeichen, dass der Trauerzug aufgebrochen ist. Durch all die Großen und Kleinen geht eine schwere Erregung. Der König kommt. Eine Menge wehender Fahnen wird von Kriegsleuten getragen. Sie eröffnen den Zug. Die Soldaten ziehen den Fluss des Lebens hinaus und nehmen an seinen grünen Ufern hüben und drüben Aufstellung. Dann kommen die Kinder. Sie streuen aus kleinen Körben Diamantsteinchen und Perlen auf die Zweige und Blumen, die am Wege liegen. Und sie haben die Augen voll Tränen. Weinen, weil sie sehen, dass alle weinen, alle, die am Wege stehen und alle, die in langem Zuge hinter ihnen kommen, die Handwerksleute und Künstler, die Priester und die Bauern. Ein Nachtigallenchor fliegt in der Luft. Sein süßes Lied ist eine ergreifende Klage um den toten König. Die Adler schweben hoch im Kreise und die ganze Luft ist voll gefiederten Volkes, das zur Trauerfeier kam. In kurzen Abständen hallen dumpfe Donnerschläge. Da geht ein Zittern durch die Erde und ich glaube, diese schweren Trauersalven sind laut genug, dass auch die Menschen droben sie hören werden. Sie werden bleich sein bei dem unheimlichen Grollen, aber nicht wissen, dass der Märchenkönig gestorben ist. Vorbei zieht der endlose Trauerzug, aber eine schwere Erregung hat mich gefasst. Ich bin nicht mehr imstande, die Einzelnen zu betrachten. Kaum, dass es mir auffällt, dass ein Dichter auf weißem Hirsch vorbeireitet und auf einer kurzen Harfe die Elegie begleitet, die er singt, und dass wilde, schwarzhaarige Waldmädchen zu der Elegie einen Totenreigen tanzen, Posaunenchöre gehen vorüber, die ihre schweren, langsamen Weisen schmettern, große Trauerwagen kommen, auf denen stehen lebende Bilder, die Haupttugenden und Haupttaten des Königs darstellend. Ich achte auf das alles kaum, ich warte auf ihn. Nun kommt er. Weißhaarige, würdige Männer des Landes tragen einen Schild von riesiger Ausdehnung. Darauf sitzt auf goldenem Thronsessel der tote Märchenkönig. Er sitzt aufrecht, als ob er lebe. Seine Augen stehen offen. Oh, diese Augen, die so lange für alle gewacht haben und die auch jetzt noch jeden anschauen. Oh, diese geliebten weißen Haare, die so ehrwürdig leuchten auf diesem Königshaupte, ein heiliger Firnenschnee auf dem höchsten Gipfel des Volkes. Seid gesegnet, ihr meine Brüder, ihr meine Kinder, seid gesegnet. Da knien alle Leute laut weinend nieder, strecken noch einmal die Hände nach ihm aus, schauen noch einmal in das milde Gesicht. Auch ich bin auf die Knie gefallen, und auch mir, dem Fremdling, rinnen die Tränen heiß und schwer. Hinter dem Toten, ganz allein, geht Goldina, barfuß mit bloßem Haupt, in schwarzem Kleid. Süßes, liebes Märchenkind, du Schöne und Reine, wie ich dich liebe in deinem Schmerz. Auf der Brücke setzen die Männer den Schild zur Erde. Zu Ende ist des Königs letzter Gang durch sein Volk und seine Stadt. Grün und silbern leuchtet der Fluss des Lebens wie immer. Seine Strudel glitzern, seine Katarakte rauschen, die blühenden Zweige hängen in seine Fluten hinein und auf seinen Wellen schwimmen die Wasserrosen. Vier Priester treten ans Geländer der Brücke und starren den Fluss hinab. Die Glocke schweigt. Kein Laut rührt sich mehr. Nur die vier Priester singen ein düsteres Lied. Auch der tote König sitzt, das Gesicht stromaufwärts gerichtet, als ob er warte. Da wird in der Ferne auf dem Fluss eine schwarze Gondel sichtbar. Das Glockengeläute setzt wieder ein, das Volk fängt laut an zu weinen und Goldina sinkt auf die Knie nieder und bedeckt erschauernd das Gesicht mit beiden Händen. Langsam kommt die Gondel den Fluss herabgezogen. Kein Steuermann lenkt sie, sie kommt von selbst. Die Strudel glätten sich unter ihrem Kiel und die weißen Wasserrosen weichen zur Seite. Am Ufer bleibt das Totenschiff halten. Da heben die vier Priester den Thronsessel des Königs auf, tragen ihn samt dem Toten hinab und setzen ihn in die Gondel. Wieder ist es ganz still und wieder singen die vier Priester ein Lied. Da sie geendet, stößt die Gondel ab vom Ufer und fährt mit dem toten König der Brücke zu. Ein einziger Schmerzensschrei hallt durch die heilige Stadt. Der tote, einsame Schiffer aber fährt dem dunklen Felsentore zu, das hinter der Brücke düster aufragt und das hinüberführt ins große, jenseitige Reich, das einen Eingang, aber keinen Ausgang hat. Zum großen, letzten Hafen steuert der Märchenkönig. Drinnen sind Millionen schwarzer Gondeln. Nun bahnt sich auch die Seine ihren Weg und sucht sich eine stille Ecke, da sie ankert. Ende von Abschnitt 9.